Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen. Am Mikrofon Susanne Nielsen und heute soll es um Jugendstil gehen. Und zwar um das Museum Wiesbaden und die 2019 hinzugekommene Sammlung Nees. Bereits 2018 ging eine große private Schenkung über eine Stiftung allerdings an das Museum Wiesbaden. Es war ein wahrer Schatz der Kunstperiode Neue Sachlichkeit. Zu seinem 80. Geburtstag hatte der Sammler Frank Brabant seine über fast 60 Jahre hinweg zusammengetragenen Bilder aus seiner Wiesbadener Wohnung zur Hälfte in das Museum Wiesbaden und zur anderen Hälfte in das Museum Schwerin umgezogen. Diese permanente Stiftungsausstellung bleibt jetzt im Museum Wiesbaden und hinzu kommt ein wahrer Schatz, nämlich eine ganz neue Schenkung im Jahr 2019. Nun hat das Museum also eine weitere Stilperiode hinzugewonnen durch die Sammlung des Kunsthändlers Nees. Bei dieser Sammlung Jugendstil handelt es sich um ein Gesamtkunstwerk, dessen Installation weit aufwendiger ausfallen musste. Räumte der Sammler seine gesamte Villa hierfür leer, alles womit er sich über sein ganzes langes Leben täglich umgeben hatte. Installiert im Obergeschoss des Museums nehmen die Möbel, Bilder, Lampen und allerlei Ziergegenstände viele Galerien ein, in denen sie in eleganten Ensembles zusammengestellt wurden. Der Kurator hat zusätzlich Bild-, Text- und Videomaterial der Zeit des Jugendstils hinzugefügt, die alle die Geschichte dieser Zeit, der großen Weltausstellung, besonders in Paris um die Jahrhundertwende und der bis heute verbleibenden Architektur zu einem abgerundeten Erlebnis für den Besucher werden lassen. Nees zog vor vielen Jahren aus Süddeutschland nach Wiesbaden und bezog eine Jugendstilvilla, die der Kunsthändler liebevoll mit den Jugendstilgegenständen füllte. Wer ihn kennt, wusste schon lange, dass Nees sich mit den schönsten Dingen aus seiner Kindheit und dessen Elternhaus um die Jahrhundertwende umgab. Nun kann es auch ein breiteres Publikum sehen und genießen. Viele Bezugspunkte führen uns nach Frankreich. Besonders erwähnt wird die Schule von Nancy, wo viel Jugendstil seinen kreativen Ursprung hatte. Natürlich kann man in Wiesbaden noch viele Bauten aus dem Jahrzehnt um 1900 sehen, auch in Darmstadts Mathildenhöhe. Aber eine solch schöne große permanente Sammlung, so erstklassig installiert, ist selten. Kurator Dr. Forster hatte mit seiner persönlichen Freundschaft mit dem